WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder zu einer neuen Woche. Willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr auch da seid. Und ja, wie beginnen wir eine neue Woche? Immer natürlich mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Miriam und Miriam ist 32 Jahre alt. Hallo Miriam. Guten Morgen, Jürgen. Miriam, weswegen rufst du an? Ja, ich habe 3 Jahre lang eine schöne, solide Fernbeziehung geführt, die ich jetzt aber im Dezember beenden musste, weil sich rausgestellt hat, dass mein Partner sich nicht dauerhaft von seiner Mutter lösen kann. Oh. Genau, wir waren also im Inbegriff, dieses Jahr zusammenzuziehen. 3 Jahre Fernbeziehung hat uns eigentlich gereicht. Wie fern war die Beziehung? Also wie viele Kilometer wart ihr auseinander? Circa 350. Ah ja, okay, das ist schon ganz schön viel. Genau. Das ganze Thema kam natürlich nicht überraschend. Das hat uns schon durch die Beziehung begleitet. Ich hatte aber immer die Hoffnung, und er hat auch an sich gearbeitet, auch mit therapeutischer Hilfe, dass er dieses Problem Mutter irgendwie in den Griff bekommt. Mhm. Hat er bei der Mutter noch gelebt? Genau, die beiden haben immer zusammen gewohnt. Ja. Nichtsdestotrotz, weil es so war, dass der Vater Schwerstpflegefall war über Jahre. Das heißt, mein Freund ist arbeiten gegangen, die Mutter hat den Vater gepflegt, bis er verstorben ist. Mhm. Und somit Wie alt ist dein Freund? 33. So, immer zusammen in einem Haus, in einer Wohnung gewohnt? Genau. Er war nie mal eine Weile auf eigenen Füßen? Nein, nie. Was hat er beruflich gemacht? Er hat eine ganz normale Ausbildung gemacht, Groß- und Einzelhandelskaufmann, diverse Weiterbildungen, hat einen super Job, macht gerade total Karriere, sieht gut aus, also wenn man ihn sieht, das kann man überhaupt nicht ahnen, was da so hintersteckt. Wenn du sagst, das war ja die ganze Zeit schon präsent, dieses Thema, in den 3 Jahren. Sag doch mal so ein paar Beispiele, an denen das so deutlich wird, wie kompliziert diese Bindung war zwischen ihm oder ist zwischen ihm und seiner Mutter. Genau, also er hat immer Schuldgefühle, sie in irgendeiner Form alleine zu lassen, sei es, wenn er arbeiten ist oder wenn er dann eben am Wochenende bei mir war. Sie war immer präsent, sie hat angerufen, sie hat Nachrichten geschrieben. Er musste sofort ans Telefon gehen. Wenn er das nicht gemacht hat, hat sie so lange angerufen und ihn dann auch eben angezählt, warum er nicht ans Telefon gegangen ist. Wenn ich da war, ich durfte nur das erste Jahr von diesen 3 Jahren Beziehung dahin kommen. Es ist dann nämlich zum Eklat gekommen. Wenn ich da war, ich wurde völligst ignoriert. Sie war eiskalt zu mir. Wie ist es eskaliert? Es, ganz banal. Wie gesagt, sie hat ja überhaupt nicht auf mich geachtet. Das heißt, ich musste da so weitestgehend um mich selber sorgen, beziehungsweise durch meinen Freund ja auch. Wenn er nicht einkaufen gegangen ist, musste ich dann für mich dort einkaufen gehen. Sie hat immer nur um sich gesorgt. Ja, und eines Tages hat sie uns vorgeworfen, wir hätten sie nicht beim Mittagessen mit einbezogen. Also eine Banalität hoch 10. Und hat das zum Aufhänger gemacht, mich des Hauses zu verweisen. Und er hat wirklich mit verschränkten Armen dann da gestanden, hat zwischen uns hin und her geguckt. Das ist ein Ding. Also sie hat dich quasi rausgeschmissen. Genau. Und er ist nicht eingeschritten. Nein. Das war schon nach einem Jahr. Genau. Das ist ja erstaunlich, dass du dann nochmal 2 Jahre ausgehalten hast. Hm. Ich will dir sagen, mich hätte das schon, glaube ich, so weit getrieben, dass ich gedacht hätte, was bist du denn für ein Waschlappen? Wieso stehst du nicht zu mir, also in deinem Fall jetzt zu seiner Freundin? Ja, das habe ich natürlich auch gedacht, aber irgendwie kann man das ja auch nachvollziehen. Die Mutter war schwer herzkrank. Er hatte immer Sorge, dass ihr noch was passierte, weil er hat sie schon 2-mal leblos vorgefunden mit einem Herzinfarkt und war total gebrandmarkt. Der Vater war gestorben und Diese, er hatte einfach Verlustängste und das konnte ich ja irgendwie auch verstehen. Ja, nochmal, um das für mich richtig zeitlich einzuordnen. Mhm. Während dieser 3 Jahre war der Vater da schon verstorben? Genau. Ah ja, genau. Okay. Mhm. Der war da schon verstorben. Und sie war von, man kann sagen, sie war von Anfang an gegen dich? Als wir noch nicht zusammen waren, war natürlich alles gut. Und als wir dann zusammenkamen, ja, ging es los. Es war wirklich... Hatte er denn mal im Laufe seines Lebens mal eine Freundin, mit der das geklappt hat? Also die Mutter nein. Und... Nein, die hat immer aktiv dazwischen geschlagen, kann man sagen. Er hat das auch immer so wahrgenommen. Er weiß auch, dass sie so ist. Aber er formuliert ganz klar, er braucht ihren Segen, um glücklich zu werden mit mir. Ich meine, mit der Krankheit ist natürlich auch so eine Sache, damit kann man sich natürlich auch erpressen lassen als Sohn in dem Falle. Sie ist krank und man kann ihr das nicht zumuten. Er braucht ihren Segen. Genau, sonst, das formuliert er so. Ja, aber dann hat er wirklich ein heftiges Problem, finde ich. Jetzt ist es zu Ende gegangen zwischen euch. Genau, ich habe einfach keine Kraft mehr, obwohl ich immer noch diese wahnsinnige Liebe für ihn verspüre, weil wenn er hier ist, der ist ja dann, ich sag's jetzt mal, er ist ja kein Freak. Er ist ein ganz normaler, netter, junger Mann und der kommt ja auch bestens in meiner Familie an, in meinem Umkreis. Gern gesehen, super. Also die Beziehung an sich, die Gefühle sind toll. Aber sie, die immer dazwischen haut, die macht uns wahnsinnig. Wie oft habt ihr euch denn überhaupt gesehen? Alle 2 Wochenenden kam er. Ich durfte ja nicht mehr kommen. Du durftest nicht mehr kommen. Und das hat sich dann auch... Hat er denn versucht, das irgendwie nochmal einzurenken? Euch näher zu bringen? Nein. Er hat seit 1,5 Jahren mir geschworen, dass er dabei ist, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Seit 1,5 Jahren? Mhm. Und der Bursche ist über 30? Genau. Seit wann ist er jetzt beim Psychologen? Zurzeit nicht mehr, beziehungsweise ich weiß es nicht, ob es zurzeit ist. Wir haben ja keinen Kontakt. Er war in den 3 Jahren 3-mal aktiv zur Therapie über mehrere Monate. Mhm. Hat aber offensichtlich nicht viel genutzt. Genau. Sonst wäre jetzt schon etwas anderes da. Wie hat er reagiert, als du Schluss gemacht hast? Trauer, Wut, dieses dunkle Loch, von dem er immer gesprochen hat. Also er weiß schon, dass das nicht normal ist. Er fühlt sich auch als Freak. Er fühlt sich als Ausgestoßener und er hat mich immer als seinen Lichtblick gesehen und jetzt falle ich eben auch weg. Und wie hast du es ihm genau begründet? Wie waren deine Worte so ungefähr? Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht mehr ertragen kann, ihn so leiden zu sehen in einem Leben, was nicht lebenswert ist in meinen Augen, weil er ja auch in seinem normalen Alltag von ihr total unterdrückt wird und gehemmt wird. Was sagt er denn dann dazu? Wie empfindet er sich, seine Rolle und sein Leben? Er sagt, dass ich das richtig sehe, dass ich das richtig empfinde. Er weiß es. Er weiß, dass es nicht richtig ist, dass es anormal ist, so zu leben. Aber er kann nicht anders. Und ich habe immer gesagt, natürlich kannst du. Du musst es versuchen. Mhm. Ja, er weiß es, aber er kann es nicht versuchen. Und er hat mir immer die Hoffnung gemacht, dass das könnte. Mhm. Und ja, aktiv habe ich es jetzt gesehen, dass es einfach nicht geht. Wann genau hast du ihm das mitgeteilt, dass du nicht mehr möchtest? Mitte Dezember. Gibt es seitdem noch Kontakt zwischen euch? Wir hatten bis vor 3 Wochen noch Kontakt, rein platonisch wirklich. Er war auch 2-mal hier zu Besuch, einfach weil man sich ja trotzdem wahnsinnig auch liebt und sich ja auch durch 3 Jahre ganz tief, da sind wir Hand in Hand zusammengegangen, auch wenn er so weit weg war. Aber ich habe das jetzt auch abgebrochen, weil es einfach zu nichts führt. Mhm. Nur meine Befürchtung ist jetzt einfach, und deswegen rufe ich auch an, ist es richtig, so jemanden alleine zu lassen jetzt? Ja. Eindeutig ja. Ja? Ganz eindeutig ja. Ich finde, dass du schon viel zu lange letztendlich dich mit ihm beschäftigt hast und das mitgemacht hast. Und du hast da wirklich Langmut bewiesen, finde ich. Jetzt ist es gut, ja. Jetzt lass ihn alleine. Und wenn er jetzt nicht wach wird, dann ist es sein Schicksal, dann wird er eben nicht wach. Ich finde, das muss man so hart formulieren. Er ist ein kluger Mann, er ist ein erwachsener Mann. Und wenn er das alleine aus irgendwelchen psychopathologischen Gründen nicht schafft, da rauszukommen, dann muss er sich immer wieder und immer neue und immer intensivere Hilfe suchen, um das hinzukriegen. Und wenn er das jetzt nicht hinkriegt, dann bist du nicht schuld daran. Ich finde, das ist für dich wahrscheinlich hart, weil du diesen Mann auch liebst. Aber auf der anderen Seite musst du dir ja auch immer wieder sein Verhalten dir vor Augen führen, wie er sich dir gegenüber verhalten hat. Da kann man zehnmal jetzt sagen, ja, der kann nicht anders, aber irgendwie denkt man dann doch, naja, irgendwie kann er ja doch anders, wenn er wollte. Er hat sich ja nicht zu dir bekannt. Allein die Tatsache, dass er zulässt, dass seine Frau, seine Freundin, nicht mehr ihn besuchen darf, ist ungeheuerlich. Das allein finde ich ungeheuerlich. Abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die du gerade erzählt hast, die du dann schon so als normal hingenommen hast, die sind nicht normal. Und ich finde, dass man auch einer alten Dame, auch wenn sie etwas erkrankt ist, zumuten kann, dass man ein eigenes Leben führen will. Niemand verlangt ja von ihm, dass er seine Mutter weniger achtet und lieben soll. Aber die Mutter soll ihn auch lieben und auch achten. Und das tut sie nicht. Sie will ihn beherrschen. Das ist das. Ja. Insofern bin ich ganz auf deiner Seite. Ich finde, du hast das Richtige gemacht und so bitter es jetzt auch ist, aber... Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe und denke immer, es wäre doch besser gewesen, noch länger auszuhalten, aber jetzt durch deine Worte fällt mir das doch klar, dass es doch wohl der richtige Schritt war. Ich sage es dir von meiner Warte intuitiv. Ich kann dir gerne auch nochmal eine Fachmeinung geben von Seiten meines Psychologen. Kann ja auch nicht schaden. Hast du noch eine Meinung mehr? Oder? Das wäre schön. Gut, dann biete ich dir das gerne an. Heute Nacht ist Jürgen hier. Jürgen ruft dich gleich nochmal an. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen, was ich gerade gesagt habe, Miriam. Okay, super. Alles Gute. Vielen Dank. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Tschüss, alles ciao. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht gleich weiter mit der Carola. Und Carola ist 51. Guten Morgen, Carola. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Carola. Das war eine freundliche Begrüßung. Ja, natürlich. Ich freue mich, dass ich bei dir bin. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn, Carola? Ja, also Jürgen, ich habe diese seltene Nervenkrankheit, die heißt, also es ist eine Gesichtsnervenkrankheit, die heißt, die Redaktion hat mich schon immer belacht, Hemispasmus facialis. Okay, das müssen wir nicht so kennen. Nee, muss man nicht so kennen. Wie äußert sich das? Das äußert sich insofern, dass das eine permanente Zuckung im Gesicht ist. Mhm. Und zwar... Im ganzen Gesicht? Nein, in der Hälfte des Gesichts. In welcher Hälfte? Bei mir ist es die linke Gesichtshälfte, das heißt, es geht los von der Haarwurzel über die Stirn, über das Auge, was ganz schlimm zuckt, sichtbar für jeden. Mhm. Die Wange zuckt, der Mundwinkel zuckt, die Halsnerven sichtbar bis runter, also zum Dekolleté inzwischen. Ach, so weit runter geht es? Ja, bei mir geht es inzwischen so weit runter. Und es zuckt immer? Das zuckt immer, ununterbrochen. Auch wenn du im Bett liegst und versuchst einzuschlafen, dann zuckt es auch im Schlaf? Das weiß ich nicht. Ja, aber irgendjemand hat dich doch bestimmt mal beobachtet im Schlaf. Nein. Du, das ist eine Frage, da müsste ich meinen Mann jetzt fragen. Ja, das würde ich mal fragen. In der Tat. Da haben wir jetzt noch nie drauf geachtet, stimmt, ja? Ja, wäre interessant, wenn der Körper sich ganz entspannt, ob das dann auch noch der Fall ist. Aha, das kann ich jetzt nicht beantworten, keine Ahnung. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ja, ich gehöre zu der Menschengruppe, die das relativ früh bekommen hat. Das ist sehr selten, weil es eigentlich eine Krankheit, die ältere Menschen betrifft. Man sagt so ab 60, 65, 70. Ich habe es bekommen mit 42. Mhm. Kam das von heute auf morgen? Das fing eigentlich an mit einem ganz harmlosen Augenzucken, so wie es eigentlich jeder Mensch kennt, wenn er in Stress ist. Dann kann es mal sein, dass es ein leichtes Lidzucken gibt. Hat man schon mal und das geht dann wieder weg nach einer kurzen Zeit. Richtig, genau. Und so war das bei mir auch. Und dann plötzlich breitete sich das immer stärker aus. In dem Moment wäre ich schon etwas in Panik geraten. Du auch? Mit dem harmlosen als ich das dann anfing auszubreiten. Natürlich, also ich dachte immer erst noch am Anfang, das geht weg, aber dann habe ich wirklich Panik bekommen und bin dann zum ersten Neurologen gegangen, der sich das angeschaut hat und mir sagte ja, ja, das ist wahrscheinlich der Hemispasmus facialis und da spritzen wir mal Botulinum. Also Botulinum ist die feinere von Botox, mhm. Ja, genau. Und der hat mich also so verspritzt, dass ich also wirklich aussah wie Dracula. Der hat mir eine viel zu hohe Dosis gegeben. Ach du je, da war die Gesichtshälfte fast gelähmt. Die war gelähmt, also das heißt, mir hing also wirklich die halbe Gesichtshälfte runter und... Gott sei Dank lässt dieses Gift ja nach einer gewissen Zeit wieder nach. So nach 3-4 Monaten, mhm. In dem Fall hat es also ein halbes Jahr gedauert, bis das nachgelassen hat. Aber da zuckte dann nichts während dieser Zeit? Das weiß ich jetzt nicht mehr, weil das so lange her ist. Mhm. Doch, ich meine schon, dass es trotzdem gezuckt hat. Also bei mir ist es wirklich so, dass Botulinum eigentlich nicht hilft. Mhm. Gibt es sonst das ist die erste Verzweiflung. Ja. Gibt es sonst irgendein anderes Medikament, was helfen Nein. kann? Nein. Man muss, wenn man diese Erkrankung, ist das, das ist eine anerkannte Erkrankung offensichtlich, eine ja. bekannte Erkrankung, die zurückzuführen ist auf eine Erkrankung eines bestimmten Nerves, stimmt das? Richtig. Und da gibt es keine Therapiemöglichkeit. Es gibt die einzigste Möglichkeit, die man mir angeboten hat, ist, dass man also den Kopf öffnet und mit einem kleinen Loch und eben dann versucht, genau diesen Nerv zu finden, da wird dann zwischen Nerven ein Kissen reingelegt und dass sich das Ganze irgendwie beruhigt. Auf eigenes Risiko kann man sowas machen. Die Folgen sind halt Erblindung, kann sein Erblindung oder dass man nicht mehr reden kann, wie auch immer. Und das ist mir zu gefährlich. Also selbst der damalige Professor hat gesagt, dass er würde sich das auch sehr stark überlegen, ob er sich das an sich selbst machen lassen würde. Jetzt hast du diese Erkrankung neun Jahre. Und leide fürchterlich. Genau, das wollte ich jetzt fragen, wie das im Leben, im Alltag für dich ist, diese Erkrankung zu haben. Wie ist es? Naja, also es ist wirklich so, dass ich mich schäme, meinen Mitmenschen gegenüber, weil je nachdem, zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin, dann wird das immer stärker. Das ist also sehr stark blutdruckabhängig. Mhm. Wenn ich einen hohen Blutdruck habe, dann zuckt das natürlich noch stärker. Zuckt das jetzt, während wir sprechen, wahrscheinlich auch? Ja, natürlich, ja, immer. Ja, immer. Man hört, in der Stimme hört man es natürlich nicht, oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Es ist also so, dass es mein Gegenüber sieht. Viele sind verunsichert, aber ich werde nie darauf angesprochen, was es ist. Aber du hast wahrscheinlich immer im Kopf, der starrt mich jetzt an, der guckt dahin und macht sich seine Gedanken darüber, warum ich zucke. Na, ich habe mir also schon immer angewöhnt mit einer verdunkelten Brille, also nicht gerade Sonnenbrille, aber doch mit entsprechenden Gläsern rumzulaufen, dass man das am Auge zumindest nicht so stark sieht. Aber es ist auch so, dass ich versuche eigentlich dann einen Kontakt zu vermeiden, wenn es irgend möglich ist. Bist du berufstätig? Ich bin selbstständig, habe eine eigene Firma und habe aber natürlich auch sehr wohl mit Kunden zu tun. Ich wollte gerade sagen, wenn man eine eigene Firma hat, hat man in der Regel auch mit Kunden zu tun. Ja, natürlich. Also ich habe natürlich in diesen 9 Jahren gelernt, irgendwie damit umzugehen. Und natürlich muss man dann auch lernen, dazu zu stehen. Wie ist das denn? Hast du das mit deinen Mitarbeitern in der Firma kommuniziert? Ich habe das mit denen kommuniziert. Ganz eigenartig ist mir aufgefallen, auch im Familienkreis, dass das auf relativ wenig Verständnis basiert, das Ganze. Das ist so und das war's. Also es hat noch nie jemand mich nachgefragt, sag mal, wie gehst du damit um, wie fühlst du dich dabei? Mhm. Es kam noch nie in meinem Leben von irgendeinem Mitmenschen eine Nachfrage. Da kann man jetzt zwei Deutungen reinlegen. Ein Desinteresse und eine Ignoranz. Ja. Oder die Angst, eine zu intime Frage zu stellen. Nee, ich würde eher Ersteres benennen. Okay. Auch im Familienkreis. Ja, also meine Schwiegermutter hat sogar gesagt, dass ich würde das Ganze imitieren, um irgendwelche Aufmerksamkeiten. Ach du lieber Gott. Ja, und das fand ich also dann überhaupt nicht lustig. Na, das ist eine schlimme Kränkung, finde ich. Absolut. Absolut. Hat sie dir das ins Gesicht gesagt? Ja. Aber wie ist die denn drauf? Das zeugt von keinem guten Verhältnis zwischen dir und der Zwiegermutter. Ja, so ist es. Ja, denn das macht man ja nicht. Man ist doch erstmal betroffen und denkt, das tut einem leid, wenn jemand sowas hat. Ja, und es ist ganz komisch, dass ich da noch nie großartig auf irgendein Mitgefühl gestoßen bin. Was hast du ihr denn geantwortet nach so einer doofen Bemerkung? Du, ich war so geplättet, ich habe erstmal gar nichts gesagt. Mhm. Ich muss immer aufpassen bei meinem Temperament, dass es nicht gleich überspringt. Mhm. Deshalb bin ich dann meistens immer erstmal ruhig. Wie geht dein Mann denn damit um? Sehr gut. Also mein Mann geht super damit um. Da schämst du dich nicht und hast keine Hemmungen? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich sage natürlich auch manchmal, weißt du siehst mich ja mehr, wie ich ausschaue, als wie ich mich selbst. Ich schäme mich ja inzwischen fast selber schon in den Spiegel zu schauen, weil Schminken und Ähnliches, alles macht ja Probleme, ne, wenn das ständig zuckt. Ja. Spürst du das Zucken eigentlich noch? Oder ist das so sehr in deinen Alltag übergegangen, dass du es gar nicht mehr wahrnimmst? Nein, leider spüre ich das. Ja. Also jeden einzelnen Zucker spüre ich, ja. So, der Ehemann hat das akzeptiert und angenommen, da gibt es gar keine Probleme. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe keine eigenen, aber eine Stieftochter, die geht damit gut um. Mhm. Da ist also auch kein Problem, aber es ist nie eine Nachfrage. Ich merke, dass dir das schon ziemlich nahe geht, ne? Oh, dass ja. Keiner sich um dich, sich für dich so interessiert, dass man mal fragt, Mensch, was hast du da eigentlich? Wie lange hast du das? Wie kommt das? Und was kann man dagegen tun? Oder wie geht's dir damit? Richtig. Mhm. Hat das dazu geführt, dass du dich eigentlich mehr abkapselst von den Menschen? Ja. Wie sieht das so im Privatleben aus? Weniger Freundschaftskontakte, weniger Ausgehen? Naja, also ausgehen ist kann ich zeitlich schon gar nicht, weil ich ja doch sehr viel arbeite. Das ist nicht mehr so mein Thema. Ich bin glücklich verheiratet. Also ausgehen ist, mal wenn mein Mann dabei ist, dann ist sowieso gar kein Problem. Mhm. Und wenn ich alleine bin, dann stelle ich mich den Situationen, denen ich mich auf jeden Fall stellen muss. Das ist gar keine Frage. Da habe ich auch kein Problem. Mein Problem ist eher, diese Krankheit ist noch relativ selten. Sie ist auch noch nicht wirklich erforscht. Mhm. Und ich habe im Internet gesucht, ob ich Menschen finde, die diese Krankheit auch haben. Mhm. Leider finde ich kaum jemand. Ach. Das ist jetzt das Problem, dass ich eigentlich Menschen suche, die diese Krankheit auch haben. Und rufen wir doch mal bei Domian an. Vielleicht kann man da was regeln. Eine gute Idee, absolut. Wäre völlig, eine Idee. Ja, völlig in Ordnung. Genau, also fragen wir mal ins Publikum, wenn jemand diese Erkrankung, die heißt, sagst du es nochmal? Das ist der Hemispasmus facialis. So, offensichtlich eine sehr seltene Erkrankung. Wenn jemand auch so eine Erkrankung hat oder hatte und sich austauschen möchte mit Carola, bitte mailt uns. Wir schicken die Mails oder geben die Informationen sehr gerne und so schnell wie möglich an Carola weiter. domian@wdr.de. Das wäre super. Und du findest nichts im Internet? Eigentlich findet man doch, wenn man lang genug rumsucht, immer irgendwas. Ja, ich habe schon rumgesucht, aber komisch, diese Foren haben sich dann immer wieder aufgelöst. Mhm. Und das heißt, im Klartext, du kennst niemanden, hast noch niemanden kennengelernt, der das auch Nein. hat. Nie. Das wäre natürlich hochinteressant für dich, mit so einer Person mal zu sprechen. Absolut, ja. Nimmst du denn im Moment noch irgendwelche Medikamente ein? Nein, also wie gesagt, aber es gibt nichts. Es hätte ja sein können, dass sie irgendwie was testen an dir oder gar nichts. Du lebst und diese Erkrankung ist so wenig erforscht, dass man auch nicht sagen kann, ob du die jetzt dein Leben lang behältst, ob die von alleine weggeht. Behält man sein Leben lang. Kann die noch schlimmer werden? Ja. Kann die auch auf die andere Gesichtshälfte überspringen? Kann, ja. Wir wollen gar nicht drüber reden. So ist es. Ja, die Gedanken macht man sich dann ja auch, glaube ich. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Kann die auch auf den Körper überspringen, dass man am Körper irgendwie zuckt? Das weiß man jetzt alles nicht. Also bisher ist nur das im Gesicht bekannt oder halt, mehr weiß man einfach noch nicht. Und mehr kann man mir auch noch nicht sagen. Ich frage immer wieder die Ärzte, aber... Vielleicht noch ein kleiner Tipp noch zum Schluss, wenn du mit deinen Kunden zu tun hast. Fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, ob das so möglich ist, aber ich sag's mal. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du ganz offensiv damit umgehen würdest. Mach ich. Dass du jedem gleich sagst, passen Sie auf, es wird Sie wundern, dass ich so zucke, ich habe eine Erkrankung, so und so. Und dann ist das Thema schon mal vom Tisch. Ja, das mache ich auch. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, das enthemmt dich auch ein bisschen. Das macht es weniger verfahren. Nein, nicht wirklich. Also das ist mir sowas von unangenehm. Das kann ich dir gar nicht sagen, auf jeden Fall. Ja, der Leidensdruck ist sehr, sehr hoch bei mir und das jedem dann auch immer wieder zu erzählen, macht es gerade nicht besser. Ja, ja. Aber die fragen ja nicht großartig nach, wie du gerade gesagt hast. Nee, überhaupt nicht. Carola, okay. Also Wenn die Leute jetzt große Ohren bekommen haben, wenn es Betroffene gibt, die uns zuschauen oder zuhören, die werden sich mit Sicherheit bei uns melden. Das passiert oft so bei solchen Fällen. Und dann reichen wir es gerne an dich weiter. Würde mich freuen. Ich drücke die Daumen, dass sich einige melden und ihr könnt in Kontakt kommen. Alles Gute, Carola. Dankeschön, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war aber eine nette Carola. Ihr Lieben, unser Thema diese Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Vergebung. Und zwar sind wir unter anderem auch auf die Idee gekommen durch die Frau, die vorige Woche immer durch die Medien ging, im Fernsehen aufgetreten ist, die im KZ war und heute sagt, ich habe dem Angeklagten vergeben. Das ist ein besonderer Fall und viele Leute können das gar nicht so richtig verstehen, aber es gibt Menschen, die offensichtlich das eigentlich Unverzeihliche vergeben. Und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Gibt es in eurem Leben auch einen Vorfall, der ganz schlimm war? Etwas, was man euch angetan hat, was man eigentlich nicht vergeben kann, aber ihr habt es vergeben. Vielleicht auch nach vielen Jahren erst. Vielleicht habt ihr schlimmste Gewalt erfahren oder ist es jemand in eurem Umfeld ermordet worden? Oder vielleicht ist euer Leben durch die Schuld eines anderen völlig zerstört worden. Und trotzdem sagt ihr, ich vergebe dieser Person. Wenn dem so ist, dann würde ich mich gerne mit euch unterhalten, wie ihr das begründet und wie ihr zu dieser Entwicklung auch gekommen seid. Ihr könnt euch gerne melden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung anrufen und während der Sendung. Das Thema heißt Vergebung am Mittwoch. So, weiter mit der freien Themennacht heute. Und hier ist Thomas und Thomas ist 49. Guten Morgen, Thomas. Ja, moin Domian, hallo. Thomas, um was geht's? Ja, es geht um Tod. Leider muss ich das auch mal jetzt ansprechen in deiner Sendung. Mein Bruder ist gestorben. Kleiner Bruder. Kleiner Bruder? Ja, ich sage immer kleiner Bruder, ja. 36. Wann ist er gestorben? Im August schon, letztes Jahr. Plötzlich? Und er hat sich umgebracht, ja. Ja, Selbstmord und... Wisst ihr, warum er das getan hat? Also letztendlich kann ich nur sagen, dass er Probleme hat mit seiner Frau, mit dem Familiendasein, zwei kleine Kinder. Welche Art von Probleme waren das? Also die verstanden sich nicht mehr, er und seine Frau, das war ganz offensichtlich, haben sich oft gestritten. Und er hat mir auch erzählt, dass sie wohl einen anderen hat. Und er hat auch viel Alkohol getrunken. In den letzten Monaten, das habe ich auch gesehen und auch gerochen, als ich oft bei ihm war. So. Ja, und er hat mir auch mal erzählt, ungefähr ein Jahr vorher am Telefon, dass er Alkoholiker ist. Das hast du gar nicht bewusst mitbekommen. Habe ich überhaupt nicht so mitgekriegt. Wie nah war denn euer Verhältnis? Also unsere Familie, sagen wir mal so, ist ziemlich zerstritten und er und ich haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Mhm. Also aber ihr wart auch nicht gerade die engsten Freunde. Wir haben, doch, kann man schon so sagen. Also ich wohne nur in einer anderen Stadt, leider, und das ist auch ein bisschen das Problem oder die Schuld, die ich mir so gebe, dass ich mich ein bisschen zu egoistisch, zu sehr um mich gekümmert habe die letzten 20 Jahre. Ich habe auch viele Therapiejahre hinter mir gehabt und diese Gründe, die du gerade angerissen hast, vermutest du das oder hat er einen Brief hinterlassen zum Beispiel? Also er hat mir SMS geschickt an seine Frau. An seine Frau. Und was an seine Frau, die hat sie mir gezeigt, die SMS. Und da stand halt eben drin, dass er ja sich immer eine Familie gewünscht hat, aber das nicht hingekriegt hat sozusagen. Und dass er halt schon lange alkoholkrank war. Das wusste doch die Frau sicherlich. Das wusste die Frau... Auch nicht? Doch, die hat das ja mitgekriegt. Ja, so war die SMS. Und dass er halt... Das war im Wesentlichen die SMS. Und dass sie auf die Kinder halt aufpassen soll, alles tun soll für die Kinder. Also ich war auch ein bisschen komisch überrascht über diese SMS. Also die hat er keine SMS hinterlassen? Nee, mir hat er überhaupt nichts hinterlassen. Wie hat er sich denn das Leben genommen? Hat sich ins Auto gesetzt im Wald und hat die Abgase ins Auto geleitet. Ne? Wer hat ihn gefunden? Soweit ich weiß, ein Spaziergänger. Mhm. Der hat dann die Polizei gerufen. Hast du ihn dann hinterher nochmal gesehen? Ja. Ich hab... Wie sah er aus für dich? Also es gab so eine Verabschiedung, so einen Termin beim Bestatter, wo die Familie da kommen konnte. Und ich habe den angerufen und sagte, kann ich ein bisschen früher kommen, eine Stunde früher, weil ich wollte mit ihm alleine sein. Mhm. Ja, können Sie machen. Dann habe ich ihn natürlich dann besucht. Und da warst du auch alleine mit ihm im Raum? Da war ich alleine mit ihm in dem Raum. Und der Sarg war offen? Ja, klar. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, also... Ich muss ehrlich sagen, komischerweise, ich war erschrocken, weil ich konnte nicht weinen, ja. Ich hatte so ein Gefühl von, weiß ich gar nicht, Traum, das ist jetzt nicht wahr, der steht gleich wieder auf. Ich konnte das einfach nicht glauben. Also mein Bruder, das ist da ja neben mir liegt, ja. Und ich guckte mir den Raum an, die Kerzen. Das ist ja auch eine völlig irreale Situation. Ja, er war, ich kann ja gar nicht sagen, schön angezogen. Also, ich muss sagen, ein Freund von mir war auch noch mit dabei. Er wollte den auch noch mal sehen, aber er war nicht immer dabei. Er sagte, okay, ich gehe jetzt mal raus. Dann hat er mich alleine gelassen. So, ne? Und, Hast du ihm etwas gesagt, was du ihm sagen wolltest noch? Also nicht an dem Moment nicht. Ich bin jetzt so die ganze Zeit dabei mit ihm versuchen, also in Gedanken so. Ne? Also das ist jetzt immer so ein Prozess, der ist mal mehr, mal weniger da. Ich bin eben noch nach Hause gekommen und dann habe ich so ein Tief gefallen. Und dachte, boah, jetzt muss ich mal vielleicht mal anrufen bei Domian und gucken, vielleicht kommst du ja durch, so nach dem Motto. Das ist immer so eine Phase, mal schlechter, mal ganz schlecht, sag ich mal so, ne? Ist die Hauptursache, dass du jetzt so stark daran denkst, dass du dir Vorwürfe machst, dass du Schuldgefühle hast? Ja. Also neben der Trauer natürlich. Ja, Trauer, und ich habe also Schuldgefühle erstmal, weil er mich angerufen hat im Februar, ungefähr März letztes Jahr. Und da habe ich schon gemerkt, er war sehr nervös und fragte, hast du Bock mit mir nach Norwegen zu fahren? Weil er war immer so ein Anglerfan in Norwegen. Und ich habe noch nie so reden hören. Ja, wir haben noch nie so viel zusammen unternommen, so größere Sachen. Und hast du nicht, also ich wohne ja in einer anderen Stadt, und leider ein bisschen weiter weg. Das zweite Schuldgefühl, das ich habe. Aber bist du mit ihm nach Norwegen gefahren? Nee, ich habe erstmal gesagt, ja, okay, ne, ja, warum nicht? Norwegen, ja, toll. Mhm. Aber können wir das erstmal offen lassen? Weil erstmal, ich weiß nicht genau, wie es im Sommer bei mir so mit Zeit so ist, aber klar, aber erstmal offen lassen, ja, kein Problem, meint er. Ne? Okay, ihr habt es offen gelassen, aber dann offen ist lassen. Es nicht realisiert worden. Und nee, ist nicht. Du hast aber auch nicht mehr danach gefragt. Doch. Also dann ging es so, dann war ich im April mal wieder da in der Eifel, ne, wo ich herkomme, und dann beim Kumpel von mir im Haus haben wir gesessen, und dann rief er an, kann ich mal vorbeikommen? Ich sage, ja klar, und dann saß er am Tisch. Da habe ich so gemerkt, er roch halt sehr stark nach Alkohol, ne? Die letzten Monate immer so. Und da hat er erzählt, am liebsten würde er Schluss machen mit allem. Oh. Ja, wie? Was meinst du denn damit? Naja, er hat irgendwie, da werden alle Probleme auf einmal beseitigt. Das hat er da am Tisch gesagt, vor euch, da war ja der andere. Ja, genau. Dann habe ich mich erstmal total erschrocken. Mein Kumpel guckt mich an, wir haben erstmal, pass auf, was? Ich denke an deine Kinder, und ich sagte zu ihm, pass auf, wenn du mich umbringst, ja, dann nehme ich an, du willst die Probleme beseitigen. Aber du weißt ja nichts, was nach dem Tod ist. Also mach doch keine Eile mit Dingen, die sowieso auf dich zukommen, habe ich noch gesagt. Ja. Also ihr habt quasi richtig drüber gesprochen. Also was heißt richtig? Ihr habt darüber gesprochen. Ja, ich sagte zu ihm, ne, also warum Eile mit etwas, was sowieso auf jeden zukommt? Mach doch keine Eile damit, ja. Und du weißt ja nicht, was danach ist. Nicht, dass du nachher sagst, aus Spaß gesagt, nicht, dass du nachher tot bist und denkst, oh scheiße, ich will wieder zurück. Ja? Dumm gelaufen. Ja, habe ich ihm so aus Spaß gelacht darüber. Also, ne? Und dann darf ich mir, pass mal auf, sage ich, ey, wir fahren nach Norwegen. Ja? Das machen wir jetzt. Habe ich sofort geschnallt, das müssen wir jetzt machen. Und da hat er gesagt, nee, jetzt hat er keinen Bock mehr. Das hat jetzt eh keinen Sinn mehr. Hast du denn dieses nochmal irgendwann aufgegriffen, dieses Gespräch? Ja, und dann hatten wir ein bisschen wenig Kontakt danach. So, was heißt das? Nee, habe ich nicht mehr aufgegriffen. So, er wollte aber auch nicht mehr. Es war für ihn so ein bisschen jetzt war nicht mehr so sein Ding. Nee, will er nicht mehr. Ist jetzt eh zu spät. Da habe ich mir gedacht, wieso? Da dachte ich irgendwie so, er ist ja jetzt Hausmann, ja. Seine Frau hatte ja eine Arbeit, die war selbstständig und er hat sich um die Kinder gekümmert, dass es vielleicht deswegen nicht mehr jetzt geht, weil er jetzt zu Hause sein muss wegen Kindern ständig. Ja. Was glaubst du, warum er dir keine Nachricht hinterlassen hat? Ja, puh, da bin ich auch überfragt, ne? Keine Ahnung. Man macht sich immer Vorwürfe, wenn so etwas im nahen Umfeld passiert. Manchmal sind die Vorwürfe komplett unberechtigt. Manchmal ist vielleicht sogar ein bisschen was dran, aber ich glaube ja letztendlich, sicher, du hättest das nochmal aufgreifen können. Mhm. Er hat dir immerhin einen Hilferuf gesendet. Er hat es ja sogar ausgedrückt. Ja. Der erste Hilferuf war vielleicht die Frage mit Norwegen und der zweite war dann ganz klar. Er hat es formuliert. Mhm. Vielleicht hätte man das nochmal machen sollen. Ja. Allerdings glaube ich, in den meisten Fällen, wahrscheinlich auch in diesem Fall, war dein Bruder auch nicht so derjenige, weil der wahrscheinlich sehr viel geredet hat. Nee, wir haben nicht so viel, weil unsere Familie redet überhaupt nicht so viel. Ja, genau. Das ist das Problem. Ne? Glaube ich, dass sich so ein furchtbarer Entschluss langsam in einem Menschen zusammenbraut. Und dass irgendwann der Punkt kommt, wo eigentlich keiner mehr Zugriff hat oder nur mit ganz großem Aufwand und vielleicht sogar mit professionellem Aufwand man eingreifen könnte. Aber das ist immer sehr traurig für die, die zurückbleiben, weil natürlich hat man immer den Gedanken, vielleicht hätte ich doch noch was machen können. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, es ist so viel dumm gelaufen, weil er hat ja Stress mit seiner Frau und hat dann auch im Alkoholrausch ein Auto zerschlagen von ihr. Mhm. Dann ist die Polizei in sich gekommen, haben sie mitgenommen, in die Psychiatrie für ein paar Tage gesteckt. Und als er dann raus nach ein paar Tagen durfte er wieder gehen, aber eigentlich sollte er eine Therapie anfangen danach, für 3 Monate, glaube ich, ging die. Mhm. Hat er auch eingewilligt gehabt, aber hat dann doch nach 3 Tagen die Klinik verlassen dürfen. Ja, er hat wahrscheinlich dort auch nicht gesprochen, wirklich. Ja, keine Ahnung. Ich hab dann mit den Ärzten mal gesprochen, ich war in der Klinik, die haben mir nichts gesagt, gar nichts, Schweigepflicht, ich konnte gar nichts erfahren. Er hatte dir vor einer gewissen Zeit, hast du gerade erzählt, gesagt, dass er Alkoholiker ist. Ja. Wie hast du denn darauf reagiert? Ja, ich habe erstmal, ich weiß noch genau, er sagte das so, er wäre Alkoholiker. Da war ungefähr so eine halbe Minute Schweigen an beiden Enden am Telefon. Habe ich gesagt, also kann ich verstehen. Also was du erlebt hast früher, so uns, so eine Familie, meine Kindheit, deine Kindheit, kann ich verstehen. Mhm. Dass du das bist, kann ich verstehen. Das ist. Hast du ihm einen Rat gegeben, wie er sich verhalten soll? Ja, ich habe gesagt, versuch erstmal, sage ich so, die Angst zu verlieren davor, vor dem Alkohol, das habe ich noch gesagt. Und wenn es irgendwie geht, versuch dir doch Hilfe zu nehmen. Mhm. Ja? Also ich kenne vielleicht auch ein paar Leute, ich auch Therapie gemacht habe, längere Zeit, aber nicht wegen Alkohol, aber ich kenne ein paar gute Kontakte, wenn du willst, kümmere ich mich darum. Und Hat er dazugegriffen? Hat er irgendwann gesagt? Naja, er wollte nicht so richtig Therapie machen. Ja, er war sich nicht so sicher. Und, aber weißt du, das ist ja auch wieder so ein Beispiel. Was will man mehr sagen in dem Fall als raten, du musst eine Therapie machen? Ja. Er hat dann immer so Entgiftungstage gemacht, ein paar Tage bis zu einer Woche, 3-4 Mal in den letzten 3 Jahren oder so. Ich nehme das ernst, Thomas, dass du diese Schuldgefühle hast. Ich hätte sie wahrscheinlich auch an deiner Stelle, ganz, ganz klar. Ich glaube, dass sie größtenteils unbegründet sind. Aber ich glaube, wiederum, damit musst du dich intensiv auseinandersetzen, damit dich das nicht zu sehr zermürbt. Vielleicht ist es für dich auch gut, du musst nicht gleich in eine große Therapie gehen, aber wenn du mal ein paar Stunden in Beratungsgespräche gehen würdest. Habe ich schon gemacht. Hast du schon? Ja, ich hatte 3 Therapeutinnen sogar, also 2 habe ich mir aus Krankenkasse damals gesucht. habe so getestet, mit wem ich gut klarkomme. Und dann die dritte Frau, die war vom diakonischen Werk von der Kirche, die musste ich auch selber auf Spendenbasis bezahlen, so ein bisschen. Habe ich auch ganz gerne gemacht. Mit der kam ich am besten klar, mit der war ich am längsten auch zusammen. Ich glaube, 7, 8 Sitzungen haben wir gemacht. Okay. Ja, war nett, war okay. Es war auch wirklich toll. Da kann man echt nicht verlangen von der Frau. Die hat gut zugehört und hat mir auch Tipps so gegeben, ganz klar. Auf jeden Fall kannst du jetzt gleich mit meinem Psychologen auch nochmal reden. Aber was ich auf jeden Fall auch noch sagen möchte zum Schluss, ist, vielleicht ist es auch eine Illusion, dass man so ganz ohne Schuldgefühle immer durchs Leben gehen will. Vielleicht gehört das auch dazu, dass man in einer gewissen Weise das auch akzeptiert, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Aber das muss man akzeptieren, weil das zum Leben gehört. Du hast keinen fulminanten Fehler begangen, keinen schlimmen Fehler begangen. Ich glaube nach wie vor, dass du ihn hättest nicht retten können. Vielleicht hast du ein paar kleine Fehler gemacht, wo du ihn noch hättest lenken können. Das weiß ich nicht. Aber das machen wir ja alle. Jeder von uns ist in Lebenssituationen, Gott, wer von uns ist schuldfrei? Das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man die Sehnsucht hat, dass man das alles von sich wegschieben will und muss. Thomas, mir läuft gerade die Zeit etwas weg, sehe ich gerade. Wir rufen dich nochmal an, das heißt Jürgen, mein Psychologe, ruft dich nochmal an. Alles Vielleicht klar. Könnt ihr noch ein paar Sachen klären, okay? Ja, vielen Dank. Ne? Alles Gute wünsche ich dir, Thomas. Dir auch, tschüss. Hier ist die Martina. Die Martina ist 64. Guten Morgen, Martina. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Martina, was geht's bei dir? Erst einmal möchte ich Thomas mein Mitgefühl aussprechen. Das ist und sehr ich nett. Bin auch der Meinung, wenn sich jemand das Leben nimmt, kann man ja nichts mehr tun. Man kann nur noch Respekt davor haben, dass er es eben getan hat. Respekt oder zumindest... Vor dem Leid. Ja. Dass man Respekt vor dem Leid hat, was offensichtlich diesen Menschen geschrieben hat. Richtig. Und man sollte, finde ich, nicht unbedingt sagen, ich hätte es ändern können. Damit nimmt man dem Verstorbene noch ein bisschen was von seinem freien Willen. Aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Aber ein guter Und dann Aspekt. Wollte ich der Carola meine Hochachtung aussprechen. Ich war unglaublich angetan von ihrer Gelassenheit, mit der sie über ihre Erkrankung spricht. Fand ich auch, ja. Sehr, sehr. Ich habe mir das sofort gemerkt. Das ist hemofaciales. Warte mal, wie war das nochmal? Hemospasmus facialis, genau. Sehr gut. Ich kann schon Griechisch. Ah, okay, habe das aber im Cirembel, also dem medizinischen Wörterbuch, sofort nachgeschlagen. In meiner alten Ausgabe finde ich das nicht mal. Also so unbekannt ist das offensichtlich. Ja, ja. Solche Sachen interessieren mich sehr an deiner Sendung. Ein Grund, weshalb ich anrufe. Ich bin gespannt auf dein Thema. Ich möchte mich bei dir bedanken. Oh. Du und vor allem deine Zuhörer haben dafür gesorgt, dass ich einen ordentlichen kreativen Schub für gefühlte 100 Jahre schreibe ich Bücher. Und es kommt immer wieder etwas, was in deiner Sendung erzählt wird, fliegt da ein. Du bist eine Schriftstellerin. Ich bin Schriftstellerin. Und du hörst unsere Sendung und kriegst durch die Geschichte... Ich höre sie regelmäßig. Ich bin wie du eine Nachtarbeiterin. um 1 Uhr nachts lasse ich den Griffel fallen, beziehungsweise die Tastatur nicht fallen, aber liegen. Ja. Und mache meinen Haushalt und stelle das Radio an. Du machst nachts und das? Und höre eins live. Und das war schon seit der ersten Stunde. Das ist damals ja. lebte ich noch in Amsterdam. Da konnte ich WDR empfangen. Ja, und? Den Fernsehsender, den WDR konnte man damals empfangen. Ja. Ich habe deine allererste Sendung miterlebt und verfolge dich sozusagen über diese Jahrzehnte hinweg. Das ist ja ungeheuerlich. Vielen, vielen Dank. Das ehrt mich und, sehr. Und immer, aber auch aus purem Eigennutz. Also immer das ist wieder kommt etwas. Eine Inspiration, die Geschichten Inspiration. Der Menschen. Ja. Zum Beispiel erinnerst du dich an den jungen Mann, der diese furchtbare Geschichte erzählte, wie sein Vater ihn quälte, dass er ihn zwang, sich auf Erbsen zu knien. Ja, ich erinnere mich. Lange her. Sehr lange her. Ja, sehr lange her. In der Zeit schrieb ich gerade den dritten Teil meiner Karolinger Frauentrilogie. Den Niedergang des Reiches von Karl dem Großen. Mhm. Und der wurde ja durch den Ludwig den Frommen eingeleitet. Und Ludwig der Fromme war sehr fromm und auch sehr ungeschickt. Mhm. Und auch sehr unglücklich irgendwo und kasteite sich ständig. Mhm. Und irgendwann gingen mir die Vokabeln aus, für was er sich, wie er sich kasteien kann. Mhm. Und genau da kam diese Sache mit den Erbsen. Und du hast und das so eingebaut. Und der in meinem Buch, die Welsenkaiserin auf Erbsen. Ach, das ist ja verrückt. Du schreibst vorwiegend historische Romane. Und Eifelkrimis. Eifelkrimis, wobei ich es einschränken müsste und sagen Kehrkrimis. Sie spielen nämlich alle in einem winzigen existierenden Örtchen, in dem ich selbst 7 Jahre gelebt habe. Und das Örtchen heißt Kehr? Das heißt Kehr und da gehen 2 Grenzen durch. Es ist an der belgischen Grenze Und da geht auch noch die Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durch. Wohnen nur 60 Leute. Drei Zuständigkeiten für alles. Also völlig das war jetzt ein Beispiel mit den Erbsen. Hast du noch ein Beispiel, was du verwertet hast? Ja, ich habe auch wieder ein historischer Roman. Da habe ich der Vorgänger von der Welsenkaiserin, die Beutefrau, da habe ich einen blinden alten Mann, Altersblindheit. Mhm. Und der sagt den schönen Satz zu einer Protagonistin: Du weißt nicht, wie viel ich sehe, seitdem mir meine Augen den Dienst versagen. Genau diesen Satz hat ein blinder Hörer dir mal gesagt. Siehste, das weiß ich schon. Und dieser blinde Hörer hat überhaupt sehr viel erzählt über seine Wahrnehmungen. Mhm. Und das ist auch eingeflossen. Immer wieder in meine Bücher. Also gerade diese Blindheit, das war die Blindheit, die sehend macht, die alte Theresias-Geschichte. Ja. Das war faszinierend und habe ich ausgiebig benutzt. In der Tat. Ich bedanke mich jetzt einfach mal in den Äther hinein bei allen, die mir da geholfen haben und mir da Ideen geliefert haben. In der Tat denke ich das auch manchmal, wenn Anrufer so fulminante Sätze sagen. Was für ein Satz. Ich vergesse sie dann manchmal wieder in der Fülle der vielen Interviews. Schreib es gleich auf. Schreib es gleich auf, ja. Schreib es gleich auf zur späteren Verwendung. Das ist ja, das suche ist ich ja mir jetzt auch diese Hemospasmus fascialis aufgeschrieben habe. Ja, auch eine Sache, darüber könnte ich vielleicht auch mal was machen. Gibt es so Sendungen oder Themen, wo du sagst, na, das kann ich nur überhaupt nicht verwerten, das ist gar nichts für mich? Das weiß ich immer nicht, weil ich ja nie weiß, was ich schreiben werde. Mhm. Ich glaube erstmal nicht. Ich habe zum Beispiel auch in einem meiner Eifel-Krimis, in jedem Titel, in jedem Krimi kommt das Wörtchen Kehr vor. Mhm. Also der erste heißt Einkehr zum tödlichen Frieden, der zweite heißt Pendelverkehr und der dritte, der heißt Kehr aus für eine Leiche. Mhm. Und da habe ich, und da hat mir selbst das Herz geblutet, als ich es geschrieben habe, obwohl meine Krimis eigentlich eher fröhliche Krimis sind und das war eine Herausforderung. Die Missbrauchsfälle an Kindern. Mhm. Ich habe gedacht, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Mhm. Aber auch da habe ich durch die Erzählungen deiner Hörerinnen und Hörer einiges doch verstanden und aufnehmen können. Und ich schreibe über das platte Land. Ich schreibe über eine Gegend, die vollkommen menschenleer ist, wo ganz furchtbar viel passiert. Mhm. Ich meine, auf Lesungen wird mir immer gesagt, wir sind da hingefahren, da ist doch nichts. Mhm. Und dann sage ich, ja, wo nichts ist, kann alles sein. Hast du manchmal vielleicht so einen Hauch schlechtes Gewissen, dass du das, was du hier hörst, dann für deine Arbeit verwertest? Nein, weil ich es immer respektvoll mache. Okay. Mhm. Also das ist mir immer ganz wichtig, so wie ich auch, ich schreibe für mich, die Eifel-Krimis sind für mich, also der Krimi-Plot ist eigentlich nur ein Transport, um etwas zu erzählen über den Menschenschlag, die Gebräuche, die politischen Gegebenheiten, die vor allem die historischen spielt immer, weil ich ja historische Romanautorin erst in bin, spielen die geschichtlichen Zusammenhänge immer eine große Rolle. Und da, wo ich diesen Ort, über den ich schreibe, da ist die Ardennenoffensive hinweggegangen. Das ist ein blutgetränktes Land, das ist ganz furchtbar. Ja. Und die Menschen, die haben auch teilweise noch so das Gefühl, sie werden nicht wirklich ernst genommen vom Rest der Republik. Mhm. Und ich meine, ich schreibe auch sehr über ihre Sprache. Mhm. Das ist auch eine sehr, das macht mir auch viel Spaß. Aber ich mache es immer so. Ich habe Respekt vor den Menschen, ihren Lebensleistungen und ihre Arbeit. Und das ist ganz wichtig. Und das spüren die Leute auch. Mhm. Martina, du bist... Ich meine, ich bin aus Holland. Ja. Ich habe sehr lange, 13 Jahre in Amsterdam gelebt. Ja. Und bin dann in die hintersten Flecken der Eifel gezogen. Habe da in einem Blockhaus allein gelebt, jahrelang, um einfach mal ordentlich schreiben zu können. Du kannst von deinem Schreiben leben. Ja. Das geht. Ja, das geht. Das ist schon ein großer Luxus. Das können das nicht. Das ist es auch. Das können nicht. Das ist auch, ich meine, nicht keine großen Sprünge, ne? Ab und zu steht da mal Bestseller-Autorin oder sowas. Ja. Ist schon nett, aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Also der Eifel zum Beispiel. Wie lange schreibst du? Genau, habe ich 1500 Euro brauche ich im Monat zum Leben. Also damals. Ja. Und ich habe immer genau 1500 Euro übers Jahr gerechnet, verdient. Natürlich habe ich nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Geld gekriegt vom Verlag, aber es war immer genau das. Okay. Wie lange schreibst du schon? Mein Leben lang. Und hast du dein Leben lang schon davon leben können? Ich war früher Journalistin, da war das anders. Ich wollte immer schreiben. Ja. In welchem Alter hat sich der Traum dann verwirklicht, dass du vom Schreiben leben kannst? Naja, ich habe mit 20 mein Volontariat gemacht und habe davon da bis 30 war ich Journalistin, fest angestellt. Ich war in Norddeutschland bei einer kleinen Zeitung, Holsteinischer Kurier, volontiert und bin dann nach Berlin zum Abend gegangen. Die gibt's nicht mehr. Dann war ich lange Jahre bei der Welt. Mhm. Dann war ich bei Bunte, war Chefredakteurin, Chefreporterin bei der Welt. Mhm. Also ich hatte eine richtig gute Karriere. Und dann habe ich das geschmissen mit 30, weil ich dachte, jetzt willst du auch nochmal ein Buch schreiben. Und vor allem, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch weiter Karriere mache, kann ich nicht mehr schreiben, sondern muss ich Chefredakteurin werden oder Hubert Burda hatte mir damals, hatte die L gerade gekauft, hatte gefragt, ob ich die Chefredaktion machen möchte. Ja. Und da habe ich gesagt, nein, danke. Und habe mich riesig gefreut, ein solch tolles Angebot auszuschlagen, weil ich wusste, das kann ich gar nicht. Und es war die schreiben und nicht und es war die richtige Entscheidung. Und bin nach Griechenland gegangen und habe da nur ein Jahr gelebt. Wahnsinn. Und alles Mögliche gemacht. Aber darüber will ich auch gar nicht sprechen. Ich will dir noch was erzählen, was deine Sendung angeht. Denn das war der Grund, weshalb ich mich bei deiner Redaktion gemeldet habe. Denn ich habe dich aktuell in einem Kurzkrimi verbraten. Ach, guck an. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Nein, ich nehme es nicht übel. Wenn's respektvoll ist, ist es okay. Es ist dieser Zeitschrift Landidee ist ein Spin-off von meinen Care-Krimis. Und da bin ich der Mörder oder der Ermordete? Ich werde nicht so viel verraten. Ah, ja, okay. Also ich kann dir sagen, der Mörder bist du nicht. Ja. Aber du rückst meiner Heldin irgendwo den Kopf zurecht, indirekt, denn sie hört deine Sendung. Ja. Und eine andere Dame, die da anruft und sich über etwas beklagt. Und plötzlich begreift sie, in was für eine Lage sie selbst ist. Allerdings, dein Eingreifen sorgt auch dafür, dass es ein bisschen peinlich für sie wird. Ich bin ganz gespannt. Das ist noch nicht fertig. Ich habe doch, es ist schon erschienen. Ach so. Ich habe eurer Redaktion das Manuskript geschickt, aber die Landidee ist ja schon raus. Das ist die Ausgabe von Mai, Juni. Und da ist es drin. Ich bin ganz gespannt. Ich werde mich da rein vertiefen, Martina. Ich habe es euch geschickt. Das ist sehr nett. Ich danke für den netten Anruf. Das war mir irgendwo, fand ich das sehr lustig, das auch mal, weil ich irgendwie dachte, du spielst so eine große Rolle im Leben so vieler Menschen. Und jetzt wollte ich das mal, ich sollte eine kleine Kurzgeschichte schreiben. Mhm. Von meinem kleinen Ort da, über meine Hauptheldin, die Katja Klein. Ja. Und da habe ich gedacht, jetzt machen wir das mal. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt, als Romanfigur jetzt mit dir sprechen darf. Ja, und dass du so lange uns zuhörst und das finde ich schon als sehr beeindruckend. Das ist für mich auch eine unglaubliche Entspannung. Ja. Weißt du, ich fange ungefähr gegen 11, 12 Uhr nachts an zu arbeiten. Ja. Und dann weiß ich, um 1 kann ich eine Pause machen. Martina, ich danke dir für deinen netten Anruf und wünsche alles Gute und bleib uns gewogen und treu bis zum Ende des nächsten Jahres. Bis zum bitteren Ende in anderthalb Jahren. Ne? Genau, oder so ungefähr. Ganz genau, ungefähr. Ja, ja, ich wünsche dir auch viel Erfolg. Es hat mich sehr gefreut und ich bin sehr gespannt, in deinem Werk zu lesen. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss, Martina. Dir auch, Domian. Tschüss. Ciao. Und hier ist Nicole. Nicole ist 23. Guten Morgen, Nicole. Ja, hi Domian, schön, dass ich mit dir reden kann. Über was wollen wir reden? Was ist dein Thema? Also ich fange mal von vorne an. Und zwar habe ich halt ganz normal nach dem Abi angefangen zu studieren. Mhm. Was? Aber das möchte ich nicht sagen. Okay. Also es ist im kreativen Bereich so. Mhm. Und das Studium hat mich aber nicht glücklich gemacht. Also ich habe halt gemerkt, das ist nicht das, was ich halt studieren wollte. Und es hat mich halt ziemlich gefrustet und ich hatte eh schon früher mit Depressionen so ein bisschen zu tun und das hat das alles noch verstärkt. Und irgendwann war ich halt nur noch zu Hause, habe nichts gemacht so und war halt unzufrieden. Und das Problem war auch, dass ich Geld brauchte, von irgendwas leben zu können. Und dann bin ich halt anschaffen gegangen. Auf der Straße oder in einem Bordell? Nein, in einem Club. Im Club? Genau. Mhm. Und das ist eigentlich ganz okay so. Das heißt, wie lange schaffst du jetzt schon an? Ungefähr? 7 Monate, etwas über ein halbes Jahr, genau. Wie gefällt es dir? Klar, also anfangs war das ein bisschen komisch so, aber also ich komme klar, also ich finde das jetzt nicht schlimm so. Bist du noch eingeschriebene Studentin? Aha. Ja. Wer weiß in deinem Umfeld davon, dass du das machst? Eine gute Freundin weiß das und sonst eigentlich niemand. Mhm. Genau, aber halt mein eigentliches Problem ist halt, dass ich halt dann arbeiten war und irgendwann kam halt ja, ein Mann zu mir, den ich ziemlich gut fand, so. Oh. Ja. Das sollte vielleicht nicht so passieren. Aber erzähl mal weiter. Ja, ich weiß. Aber gut. Und ich habe mich halt so ein bisschen, also wir haben uns halt dann anfangs getroffen, erstmal im Club, dann auch privat, was ich sonst nie machen würde, so nie. Aber dann habe ich mich mit dem privat getroffen und ja, ich habe mich halt mit dem den so verliebt. Und das Problem ist jetzt, ja. Ach du je, lass mich mal zwischendurch ach du je sagen. Ach du je. Ja. So, du hast dich in ihn verliebt. Hat er sich in dich auch verliebt? Ja, er sagt schon, dass er Gefühle für mich hat, aber für uns beide ist halt klar, dass wir halt nie so eine normale Beziehung haben können, so, weil ich im Moment möchte jetzt auch keine feste Beziehung haben, allein schon wegen dem Job, so. Aber wir sind uns halt sehr nah und er weiß halt ja natürlich auch davon Bescheid, so, und ist mit er ihm denn halt, Single? Ja, ist er. Und ja, er weiß halt Bescheid und ich kann mich quasi, ja, bei dem quasi so, sagen wir mal, anlehnen und halt so normale Sexualität haben, also wo ich halt dann auch geil halt bei bin, so halt, ne? Das heißt, bei deiner Arbeit wirst du nicht großartig erregt? Nicht wirklich. Das also, ist Job und das absolviert man so professionell und dann ist gut. Ja, genau. Ja. Also klar, macht es auch Spaß ab und zu, also, aber ich werde jetzt halt nicht wirklich richtig. Was sagt er denn dazu, dass du diesen Job nebenher oder hauptberuflich sogar machst im Moment? Ja, er sagt, er kommt damit klar. Also er sagt, ich soll jetzt nichts davon erzählen, so großartig, aber er sagt, ja. Aber was bedeutet das jetzt so ganz, ganz real? Trefft ihr euch jetzt immer wieder? Genau, wir treffen uns halt immer wieder so zweimal die Woche ungefähr. Und ja, es ist so eine Beziehung, die nicht so richtig definiert ist. Ihr seid nicht zusammen? Also wir sind auf jeden Fall befreundet und wir verstehen uns super, aber wir wissen halt beide, dass es keine klassische Beziehung so sein kann. Nun könnte man ja sagen, okay, wir haben uns jetzt so arrangiert, das ist alles okay. Ist es für dich okay? Für mich ist es absolut okay, weil ich möchte auch im Moment halt keine feste Bindung haben. Achso, ich dachte, du wärst sehr traurig. Nein, ich möchte halt trotzdem jemanden haben, bei dem ich mich mal anlehnen kann, so, ne? Und der halt, ja, mich versteht, so zu sagen. Das heißt aber, wenn er bei dir ist, er muss es nicht bezahlen. Nein, Also anfangs schon, aber dann haben wir uns halt angefangen, privat zu treffen und so, weil ich glaube, das wird dann in die Tausende gehen. Also Geld spielt keine Rolle zwischen euch. Nein, beziehungsweise halt doch. Doch. Jetzt ist halt das Problem bei ihm seit kurzem, dass er finanzielle Schwierigkeiten hat. Ja. Ach, der will Kohle von dir? Genau. Lass bloß die Finger davon, Nicole. Wie viel will er? Mehrere tausend. Nein, also, nein. Zehnmal nein. Nein. Der nutzt sich aus. Er nutzt sich aus. Würdest du definitiv sagen. Ja, sag. Um jetzt, leider läuft die Musik im Hintergrund, die Sendung ist gleich rum, aber ich bin da so spontan jetzt gleich auf Abwehrhaltung. Vorsicht, nein. Das muss er dann in seinem Leben anders regeln, dass er dich damit nicht reinzieht. Und bei so einem Riesenbetrag, es geht jetzt nicht um 500 Euro oder sowas. Ja. Nein. Aber um dich jetzt nicht ganz schnell abzuwürgen, Nicole, leg doch mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, gut. Super, bis gleich. Danke. Tschüss, ciao. Okay. In der Technik, meine Lieben, heute Nacht Dennis Eickmeier, morgen wieder freie Themennacht und nochmal der Hinweis auf unsere Themensendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Vergebung. Habt ihr schon mal jemandem etwas vergeben, was man eigentlich nicht vergeben kann? Morgen, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.